بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Machen inshallah ta'ala an der Stelle weiter, an der wir bereits stehen geblieben sind. Wir haben gerade zuletzt gesprochen über den letzten Tashahhud und den Beweis erwähnt über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, warum der erste Tashahhud, wenn es zwei gibt, wajib ist. Haben wir begründet mit dem Hadith von Malik, Abdullah ibn Malik. Und der zweite Tashahhud, der letzte, warum er Fard ist, auch mit dem Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, den wir gerade eben erwähnt haben. Wenn es eine dritte oder vierte Raka'a gibt, ist es eine Sunna, dass man sich in der letzten Sitzung in der Tawarruk-Form hinsetzt. Und das sehen wir auch hier am Bild. Wenn man das beschreiben würde, würde das bedeuten, dass man sich auf sein linkes Bein teilweise setzt, aber eigentlich mit seinem Gesäß auf dem Boden, mit seinem linken Gesäß auf dem Boden. Und man lässt den linken Fuß nach rechts halb rausschauen und platziert ihn unter dem rechten Schienbein. Und was den Fuß angeht, so ist er aufrecht, mansub, wie man sagt, und die Fußzehen zeigen Richtung Qibla. Das ist eine Form des Tawarruk, die überliefert worden ist im Hadith von Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Das heißt, diese Version ist authentisch überliefert worden, bedeutet aber nicht, dass es nicht auch andere Versionen gibt, die überliefert worden sind. Nein. Dann steht noch hier bei 172, ist auch erlaubt, ab und zu den rechten Fuß flach auf dem Boden zu lassen. Gibt's andere Versionen darüber. Und 173, mit der linken Hand hält man sein linkes Knie fest und stützt sich auf diese Weise darauf ab. Da gibt es drei verschiedene Versionen. Entweder man greift mit seiner linken Hand das Knie oder man legt es auf den Oberschenkel oder man legt es teilweise auf den Oberschenkel und teilweise auf das Knie. Alles ist überliefert worden, deswegen das beweist, dass diese Sache hier nicht so streng genommen wird, alhamdulillah. 7.14. Die Pflicht, Segenswünsche für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen und bei Allah Zuflucht vor vier schlimmen Ereignissen zu suchen. Es ist in diesem Tashahhud Pflicht, die Segenswünsche für den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sprechen. Wir haben bereits oben im ersten Tashahhud manche Wortlaute hierfür genannt. Auch ist es Pflicht, bei Allah Zuflucht vor vier schlimmen Ereignissen zu suchen, indem man Folgendes sagte. Na, bei dem Dua heißt es, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. O Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor der Bestrafung im Höllenfeuer, vor der Bestrafung im Grab, vor der Versuchung des Lebens und des Todes und vor der üblen Versuchung durch den falschen Messias. Bevor wir über diese Dua selbst sprechen, ein bisschen was dazu erwähnen. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob das Salah über den Propheten sallallahu alaihi wasallam Salah am Ende Pflicht ist oder nicht. Manche sagen Rukun, manche sagen Wajib, manche sagen Sunnah. Wir haben bereits erwähnt, dass es richtigerweise eine Sunnah ist. Und der Grund dafür ist, dass wir keinen klaren Hadith haben, der uns dazu auffordert. Und das Einzige ist, dass die Sahaba radiallahu ta'ala anhum gefragt haben, O Gesandter Allahs, wie sollen wir über dich den Friedenskurs aussprechen? Dann sagt er, sagt Folgendes. Und die Aussage sagt Folgendes, hat er gemacht, nachdem er danach gefragt worden ist. Deswegen kann man nicht sagen, dass diese Aufforderung verpflichtenden Charakter hat. Und dann, was soll ich machen? Ich sage dir, sag das und das. Wenn du mich fragst, machst du. Aber wenn er dich nicht gefragt hätte, hätte er auch nicht geantwortet, richtig? Weil manche Ulama sagen, die Tatsache, dass sie gefragt haben, weist darauf hin, dass vorher schon eine Anordnung da gewesen ist. Ja? Sagen wir, das stimmt, wenn dieser Hadith etwas mit dem Salah zu tun hätte. Das heißt, wenn dieser Hadith von Ka'b ibn Ujra, das ist der berühmte Hadith diesbezüglich, bei Bukhari bei Muslim, er sagte, wenn dieser Hadith in Bezug auf das Salah überhaupt erwähnt wäre, dann ja. Aber der Hadith geht gar nicht um das Salah. Im Allgemeinen haben sie gefragt, wieso haben wir über dich den Friedenskuss aussprechen? Das ist die beste Version. Du kannst sagen, Allahumma salli ala Muhammad. Das ist die kürzeste Version. Du kannst sagen, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim taslima. Wie im Koran Karim abgeleitet, aus Koran Karim abgeleitet. Was ist die beste, die er uns vorgegeben hat, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad und so weiter und so fort. Deswegen, es ist eine Sunna des Gebetes, wie wir gesagt haben, gehört zur Vollkommenheit. Und das gleiche gilt auch für das letzte Bittgebet. Auch wenn wir einen Befehl haben, dieses Bittgebet zu sprechen, aber wie ich gesagt habe, manchmal hat man einen Befehl, aber dieser Befehl ist nicht als Pflicht gemeint. Woher weiß man das? Indem man andere Überlieferungen mit in Betracht zieht. Das heißt zum Beispiel, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ثُمَّ الْيَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ. Er sagte, nachdem man diesen Tashahhud gesprochen, soll man Dua sprechen, was man möchte. Und das ist eine freiwillige Antwort. Ist das Dua sprechen eine Pflicht? Es ist freiwillig. Du sollst sagen, was du möchtest. Wenn du nichts sagen willst, sagst du nichts. Diese Anordnung ist nicht verpflichtend. Okay? Und dazu gehört auch diese Zufluchtssuche vor der Höllenfeuer, vor dem Höllenfeuer, vor dem Grab und so weiter und so fort. Trotzdem heißt es, trotzdem soll man sich daran halten und das regelmäßig sprechen, gehört zur Vollkommenheit des Gebetes und du bist letztendlich den, der davon profitiert. Du sagst, oh Allah, ich nehme Zuflucht bei dir vor der Strafe oder vor der Qual der Hölle und vor der Qual des Grabes. Wir Muslime glauben fest, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, auf eine andere Art und Weise, wie wir sie kennen, und dass es eines Tages wieder zu einer Auferstehung kommt und die unsere Seelen wieder zu unseren Körpern zurückkehren. Und manche Gruppierungen haben diese Sache im Grab geleugnet, und das ist ein Argument gegen sie. Der Prophet a.s. hat das selbst gesagt. Aber es ist immer eine Krankheit bei manchen Gruppen. Sie sagen, wir glauben nur an den Hadith, wenn dieser Hadith mutawatir ist. Und das ist eine Bid'a, so etwas zu sagen. Sobald der Hadith authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist, ist es die Pflicht eines Muslims, ihn anzunehmen. Ob das ein Sahabi gesagt hat, oder zwei, oder drei, oder keine Frage. Stell dir vor, du sagst, stell dir vor, Abu Bakr kommt zu dir und sagt zu dir, der Prophet hat das und das gesagt, im Grab wird das und das passieren. Dann sagst du ihm, glaube ich denn? Ich sagte, wieso? Sagt er, weil du bist nur einer. Müsste ein zweiter mir sagen. Wie viele? Ja, 30, 40, 50. Erst dann, mashallah. Und dann wirst du ganz schön viele Sachen leugnen. Das natürlich gibt es nicht im Islam, sondern sobald ein Hadith authentisch ist, über den Propheten a.s. bei den Hadith-Gelehrten, dann muss man akzeptieren. Egal, ob es um Glaubensinhalte geht, Aqaid, oder ob es um praktische Handlungen geht, wie das Gebet oder ähnliches. Du suchst Zuflucht vor den Versuchungen des Lebens und des Todes. Was ist damit gemeint? Das ist eine allgemeine Aussage. Vor den Versuchungen des Lebens, damit ist unter anderem alles gemeint, was dich vom Gedenken Allahs, von Dhikrullah und der jenseitlichen Wohnstätte Darul Akhirah abhält. Alles in diesem Leben, was dich abhält von Allah Azza wa Jal und deinem Hasanat für dein Jenseits, das alles gehört zur Fitnatu al-Mahya, zu den Versuchungen, zu den Ablenkungen, zu den Prüfungen in diesem Leben. Und Fitnatu al-Mamat, das heißt auf Deutsch übersetzt die Versuchung des Todes. Welche Versuchung des Todes ist hier unter anderem gemeint? Und damit ist gemeint die Versuchung, der man ausgesetzt wird, bevor man stirbt. Denn das ist die letzte Möglichkeit, wo der Shaitan einen Versuch vom Glauben abzubringen. Und Allah subhanahu wa ta'ala festigen alle bis zum letzten Augenblick. Und warum wurde sie Versuchung des Todes genannt? Ja, weil sie kurz vorm Tod stattfindet. Und manche sagen, damit ist die Versuchung und die Versuchung im Grab gemeint. Die Versuchung im Grab gemeint. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, innakum, ihr werdet in euren Gräbern einer Prüfung ausgesetzt werden, die fast so schlimm ist wie die Prüfung von al-Masih al-Dajjal. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Deswegen haben manche gesagt, das ist die Prüfung im Grab damit gemeint. Widerspricht nicht unbedingt heißt es, dass vorher schon die Strafe im Grab gemeint worden ist. Denn die Prüfung ist eine Sache und die Strafe ist eine andere Sache. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und manche sagen, damit sind die Fragen im Grab gemeint. Fitnatul Mahya wal Mamat. Und dann, wa min sharri fitnatil Masih ad-Dajjal. Das heißt, wir suchen Zuflucht bei dem Übel der Versuchung des lügnerischen oder des falschen Messias. Es gibt den richtigen Messias und es gibt den falschen Messias. Der richtige Messias ist Jesus Christus, alayhi salatu wassalam, auf Arabisch Isa. Und der falsche Messias ist jemand, von dem der Prophet, alayhi salatu wassalam, uns berichtet hat, dass er am Ende der Zeit als eine Versuchung für die Menschheit entsandt werden wird. Und er wurde beschrieben als jemand, der rötliche Hautfarbe hat, der lockige Haare hat, der kräftig gebaut worden ist, der am rechten Auge blind ist und sein Auge sieht aus wie eine ausgetrocknete Traube. Der Prophet hat uns davor gewarnt und uns Dinge mitgeteilt, die kein Prophet vor ihm gewusst hat. Denn die Propheten vorher alle haben ihre Völker gewarnt vor Al-Masih Ad-Dajjal. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass zwischen seinen Augen, das heißt auf seiner Stirn, wird das Wort Kafir geschrieben sein. Und jeder Muslim wird dieses Wort lesen können, egal ob er lesen und schreiben kann oder ob er nicht lesen und schreiben kann. Und das ist alles eine Barmherzigkeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er uns diese Sachen mitgeteilt hat. Ebenso sagte er sallallahu alaihi wasallam, dass er einen ganzen Monat auf dieser Erde verbringen wird. Der erste Tag, den er auf der Erde sein wird, wird so lange sein wie ein Jahr. Der zweite Tag wird so lang sein wie ein Monat. Und der dritte Tag wird so lang sein wie eine Woche. Und der vierte Tag und die restlichen Tage werden so lange sein wie unsere normalen Tage, wie wir sie auch kennen. Und er wird, la'anahu Allah, die Menschen auf die Probe stellen. Er wird ein Paradies bei sich haben und eine Hölle bei sich haben. Und er wird die Leute vor die Wahl stellen. Aber seine Hölle wird das Paradies sein und das Paradies wird die Hölle sein. Deswegen, wenn jemand dieser Versuchung ausgesetzt wird, dann soll er die Hölle wählen, denn das ist wirklich das, in Wirklichkeit das Paradies. Und er wird Prüfungen haben, er wird Wunder vollziehen durch die Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, um die Menschen auf die Probe zu stellen. Und es gibt noch viel weitere Dinge darüber zu sagen, aber der Prophet alayhi salatu wasalam hat uns diese Warnungen gegeben, damit wir uns vor ihm schützen. Und dazu gehört auch das Auswendiglernen der ersten 10 Ayat von Surat Al-Kahf. Und weil diese Versuchung so groß ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht, dass wir diese Bittgebete im Salah sprechen, am Ende jeden Salah. Bittgebete vor dem Friedensgruß Taslim. Anschließend kann man für sich selbst beliebige Bittgebete auf Koran und authentische Sunna sprechen, von denen es sehr viele und äußerst schöne gibt. Wenn der Betende keine von diesen Bittgebeten auswendig kennt, kann er irgendwelche Bittgebete sprechen, die ihm leicht fallen und ihm religiösen und weltlichen Nutzen bringen. Der Friedensgruß und seine verschiedenen Arten. Dann grüßt der Betende mit dem Friedensgruß, welcher eine Säule des Gebets Rukun ist, indem er sein Gesicht nach rechts dreht, bis das Weiße seiner rechten Wangenhälfte von hinten aus gesehen sichtbar ist. Also er soll... No. Das heißt, der Betende, er sagt nicht geradeaus Salamu alaikum rahmatullah oder leicht nach rechts Salamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah, sondern er soll sich schon drehen, wenn Assalamu alaikum rahmatullah, Assalamu alaikum rahmatullah. Okay? Es geht also nicht unbedingt darum, dass die Leute seine Wange sehen können. Denn wie ich gesagt habe, einmal, wenn jemand eine Kopfbedeckung trägt, auch manche Männer tragen Kopfbedeckung, dann sieht man die Wange nicht. Ja? Und dann darf er sich nicht zum Beispiel so weit abdrehen, oder macht er sein Gebet ungültig, wenn er von der Qibla sich abwendet. er macht es so, dann bewegt nur seinen Kopf. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Darauf grüßt der Betende mit dem Friedensgruß nach links, indem er sein Gesicht nach links dreht, bis das Weiße seiner linken Wangenhälfte von hinten aus gesehen sichtbar ist. Den Friedensgruß nach links kann man auch im Totengebet Salatul Janazah vollziehen. Na, es gibt eine Überlieferung über Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, die darauf hinweist, aber die meisten Sahaba radiallahu anhu waren der Meinung, dass man Taslim nur ein einziges Mal nach rechts im Janazah-Gebet spricht. Der Imam spricht den Friedensgruß laut aus dem Totengebet. Es gibt verschiedene Arten des Friedensgrußes. Auf die rechte Seite: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs und sein Segen. Und auf die linke Seite: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs. Jeweils auf die rechte und die linke Seite: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs. Und auf die rechte Seite: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Der Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs. Und auf die linke Seite: Assalamu alaikum, der Friede sei mit euch. Nur ein einmaliger Friedensgruß auf die rechte Seite, wobei das Gesicht nur ein wenig nach rechts gewendet und gesagt wird: Assalamu alaikum, der Friede sei mit euch. Na, was der Gelehrte gesagt hat über das Totengebet, kenne ich nicht, kann darüber nichts sagen. Ich weiß nur, dass man über dem Totengebet das Gleiche macht, wie auch bei allen anderen Gebeten auch, dass man Assalamu alaikum laut sagt, aber wenn es eine Belieferung gibt, die ich nicht kenne, kann es sein. Die nächste Sache ist, es gibt verschiedene Arten des Friedensgrußes. Warum? Weil auch hier der Prophet a.s.w. hat den Salam gesprochen nach rechts und nach links. Und wenn man den Salam spricht, ist mindestens, man sagt Assalamu alaikum. Also weniger als Assalamu alaikum kannst du nicht sagen, wenn du jemanden begrüßen möchtest. Aber es gibt auch noch weitere Hinzufügungen. Und das ist das, was überliefert worden ist. Und es ist auch besser, dass man sich immer an das Überlieferte hält. Und das sind verschiedene vier Versionen. Und die bekannteste unter den Leuten ist, die sagen Assalamu alaikum wa rahmatullah nach rechts und ebenso nach links. Aber wie gesagt, wenn man wa barakatuhu nach rechts hinzufügt, ist auch überliefert worden und auch vollkommen in Ordnung. Und wenn man es ein einziges Mal sagt, dann gibt es dazu zwei Versionen. Entweder man sagt es geradeaus und danach bewegt man sich nach rechts. Weil wie gesagt, es geht darum, dass die Leute hinten dran auch wissen, dass du gesprochen hast. Denk immer an die Personen, die dich nicht hören können. Sag Assalamu alaikum und dann wissen sie Bescheid. Oder du sagst Assalamu alaikum und bewegst dich, während du das gesprochen hast. Das ist, wenn man es nur ein einziges Mal spricht. Wallahu ta'ala a'lam. Damit sind wir alhamdulillah mit dem Gebet vom Anfang bis zum Ende durchgekommen, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, und kommen noch zu zwei Themen, das Schlusswort und das ein paar Fehler im Gebet. Schlusswort. Verehrte Geschwister im Islam, dies war zusammengefasst die Beschreibung des Gebets des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ich habe mein Bestes getan, um dir das Gebet näher zu bringen, sodass es dir leicht verständlich und du es dir gut vorstellen kannst, so als ob du es mit deinen eigenen Augen direkt vor dir sehen würdest. Wenn du nun auf die Weise betest, die ich dir vom Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam beschrieben habe, dann hoffe ich, dass Allah dein Gebet annimmt, weil du damit wirklich die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam betet, so wie ihr mich beten gesehen habt, in die Tat umgesetzt hast. Du solltest außerdem nicht vergessen, wie enorm wichtig es ist, das Gebet aufmerksam von ganzem Herzen und mit der nötigen Konzentration und Demut zu richten. Denn das ist wahrlich der eigentliche Sinn und Zweck, weshalb der Muslim im Gebet vor Allah steht. Und je mehr Demut und Ergebenheit du verspürst, während du das dir beschriebene Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam verrichtest, desto mehr wirst du von den Früchten des Gebets profitieren, auf die Allah der Erhabene mit seinen Worten hinwies. Inna salata tana'an. Gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und Verwerfliche zu tun. Anschließend bitte ich Allah, unsere Gebete und all unsere Taten anzunehmen und uns die Belohnung dafür für den Tag aufzubewahren, an dem wir ihm begegnen werden. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. An dem Tag, da weder Besitz noch Söhne jemandem nützen, außer wer zu Allah mit heilem Herz kommt. Dieses Bittgebet des Autors, möge Allah subhanahu wa ta'ala es von ihm annehmen, und auch ebenfalls bitten wir für den Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala den Gelehrten, den Imam rahimahullah, Sheikh al-Albani, belohnen und segnen und ihm sich seiner erbarmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sein Werk zu einem gesegneten Werk machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn auf die Rangstufe unserer Propheten alayhi salatu wassalam erheben und ihn mit den Gelehrten der Umma von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auferstehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Bruder belohnen, der von diesem Buch profitiert, indem er es liest, indem er da reinschaut, indem er es weitergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Geschwister belohnen, die dabei helfen, die Sunna unseres Propheten alayhi salatu wassalam weiterzugeben und zu lehren. Der Gelehrte, was er hier erwähnt hat, ist noch sehr wichtig, ein Hinweis darauf, dass es gibt einen Hadith über den Propheten alayhi salatu wassalam, den wir in diesem Zusammenhang uns betrachten müssen. Und zwar sagt er alayhi salatu wassalam, oder bevor wir den Hadith erwähnen, wenn man einen Salah verrichtet, das heißt, man macht alle, was muss man machen, damit das Salah auf jeden Fall gültig ist? Man erfüllt die Voraussetzungen, die Schurut, man macht die Arkan, die Rukunhandlung, die Fardhandlung, man macht die Wajibhandlung des Salah. Wenn man das gemacht hat, ohne Sunnah-Teile, da hat man per Definition ein Salah verrichtet, das sahih ist. طيب. Trotzdem sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدْسَ أَوْ خَمْسُهَا أَوْ رُبْعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نِصْفُهَا. Das heißt, die gemäße Übersetzung. So manch einer verrichtet ein Salah und es wird ihm von seinem Salah nur ein Zehntel seines Gebetes gutgeschrieben. Oder ein Neuntel, Achtel, Siebtel, Sechstel, Fünftel, Viertel, Drittel oder die Hälfte. Hier in diesem Hadith sagt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam deutlich, dass ein gültiges Gebet ist nicht gleich einem gültigen Gebet. Kann sein, dass zwei Personen nebeneinander beten und der eine bekommt die volle Belohnung und der andere bekommt nur ein Zehntel seines Gebetes gutgeschrieben. Weniger als ein Zehntel hat er nicht erwähnt. Deswegen können wir daraus ableiten, dass wenn jemand die Schurt, die Schart, Rukun und Wajib-Handlung gemacht hat, hat er wie viel seines Gebetes? Ein Zehntel. Subhanallah. Was mit dem neun Zehntel? Der neun Zehntel ist die Vollkommenheit und dazu gehören die Sunnah-Handlungen des Salah, von denen wir inshallah in diesem Seminar sehr viele gelernt haben. Und darunter fällt auch natürlich die Demut im Gebet, die Konzentration, die geistige Anwesenheit, wenn sich nicht ablenken lässt und so weiter und so fort. Und deswegen, nicht, dass jemand denkt, okay, wieso haben wir uns jetzt nur mit dem Abläufen beschäftigt? Nein, nein. Zu den Abläufen oder zu diesen Belohnungen gehört zweifellos die ganzen Sunnah-Handlungen dazu. Und wenn du möchtest, dass du es erreichst, in deinem Gebet dich zu konzentrieren, der gehört dazu, dass du auch die Bedeutungen des Gebetes verstehst und inshallah ta'ala auch gelernt hast. طيب. Wir gehen inshallah ta'ala jetzt nochmal über zu dem Abschnitt der Fehler im Gebet. Bevor wir über die Fehler im Gebet sprechen, möchte ich etwas sagen. Wenn man sagt, Fehler im Gebet, das ist ein Fehler, das hast du falsch gemacht, dann normalerweise, man versteht nicht darunter, dass er eine Sunna unterlassen hat. Weil du sagst nicht zu jemandem, der eine Sunna aufgelassen hat, hat einen Fehler gemacht. Sondern du sagst zu ihm immer zu, du hast eine Sunna ausgelassen, du hast die Vollkommenheit verfehlt. Aber wenn man sagt, du hast einen Fehler gemacht, dann bedeutet das, er hat mindestens eine Wajib-Handlung ausgelassen. Und deswegen müssen wir diese Bilder einzeln analysieren. In der Schnelle, inshallah. Das erste Bild zum Beispiel, niemand betet mit herunterhängenden Händen. Haben wir gesagt, hat keinen Fehler gemacht, sondern was hat er gemacht? Er hat der Sunna zuwider gehandelt in diesem Fall. Das heißt, er hat eine Sunna weggelassen. Wenn du es als Fehler bezeichnen möchtest, ist kein Problem, ist Definitionssache. Nur wenn ich jetzt hier von Fehler rede, ich würde das nicht als Fehler bezeichnen. Je nachdem, wie ich meinen Fehler definiere, ich definiere mir Fehler als Unterlassung einer Wajib-Handlung. Aber nicht die Unterlassung einer Sunna. Also sonst würden wir immer im Gebet viele Fehler machen. Also keiner macht ein Gebet ohne Fehler. Das zweite ebenfalls, das zweite, haben wir gesagt, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Aber wir haben gesagt, dass es keine berühmte Stelle gibt, wo man die Hände hintut. Wenn man sie da macht, wo die Brust ist, wie es in einer Überlieferung heißt, ist gut, Alhamdulillah. Aber sobald man sie an einer bestimmten Stelle macht, egal wo, und sagt, das ist eine Sunna und nicht was anderes, dann haben wir ein Problem. Das dritte Bild, also links unten, beim Takbir, wie hebt man die Hände? Manche Gelehrte sagen, man hebt sie mit den Handinnenflächen in Richtung Qibla. Und andere sagen, die Handinnenflächen zeigen in Richtung zueinander. Ja? Und es gibt keine Überlieferung nach dem, was ich gesucht habe und lange geforscht habe. Ich habe nichts darüber gefunden, was das aussagt. Deswegen, beide sind in Ordnung. Beides ist in Ordnung. Ob du so hebst, Allahu Akbar, oder ob du so hebst, Allahu Akbar. Beides ist in Ordnung, inshallah ta'ala. Ja? Weil es gibt keine Überlieferung, die sagt, die Handinnenflächen zeigen in Richtung Qibla. Ich habe es nicht gesehen. Wenn ich es sehe, ich würde mich darüber freuen. Das vierte Bild ist falsch. Warum? Weil es heißt im Hadith, er hat seine Hände gehoben, bis in Richtung Schultern oder in Richtung Ohren. Und er hat nur so gemacht. Allah. Und das ist falsch. Falsch im Sinne von, die Sunna nicht umgesetzt. Also das hätte er gar nicht machen brauchen. Tayyib. Dann im nächsten Bild heißt es, dass der Kopf zu sehr gehoben ist. Ja, wie gesagt, sagen wir auch, er hat die Sunna unterlassen, da er nicht ganz gerade sich gebeugt hat, aber hat natürlich keine Pflicht verletzt. Im zweiten Bild genauso, also im rechten oberen Bild genauso, hat zu weit unten gesenkt. Dann im Bild links unten, die Knie sind nicht durchgestreckt, sind nicht ganz gebeugt. Und im vierten Bild unten, er hat seine Hände nicht auf die Knie gemacht, sondern auf seine Schienbeine. Und das ist zu weit unten. Hadith heißt, es ist so, dass man das auf die Knie macht. Im nächsten Bild, Seite 53, links oben, das ist ein wirklicher Fehler. Er hat eine Wajib-Handlung unterlassen, vielleicht sogar Fard. Warum? Weil wir gesagt haben, Sujud ist auf 7 Körperteilen und hat 2 davon weggelassen. Dann im Bild rechts oben, ebenfalls hat er eine Pflicht verletzt, weil er hat seine Nase nicht auf dem Boden. Der Prophet ﷺ sagte, umirtu an asjud ala sab'ati a'dhum, mir ist angeordnet, auf 7 Körperteilen mit mir zu werfen. Er sagte, die Stirn, und er zeigte dabei auch auf die Nase. Im Bild links unten hat er eine Sunna weggelassen. Warum? Weil er seine Ellbogen nicht vom Körper entfernt hat. Und hat sie eng aneinander gemacht. Das Bild rechts unten, da kann man sagen, dass er eine Pflicht verletzt hat, aber nicht Pflicht des Gebetes, sondern eine Pflicht allgemein, weil der Prophet a.s. gesagt hat, dass man sich nicht hinterwerfen soll wie ein wildes Tier oder wie ein Hund. Und hier legt er seine Arme auf den Boden ab und das ist tatsächlich ein Fehler im eigentlichen Sinne. Auf der letzten Seite, auf der Seite 54, links oben hat er eine Sunna weggelassen, weil es ist genau umgekehrt. Man macht den rechten Fuß aufrecht und nicht den linken Fuß aufrecht. Deswegen, wenn du Probleme mit deinem rechten Fuß hast und den nicht aufrecht machen kannst, dann lässt du es weg. Und nicht machst du es stattdessen mit dem linken Fuß. Genauso wie eine Person, möge Allah uns bewahren, die zum Beispiel keinen rechten Zeigefinger hat. Sie kann nicht beim Tashahhud zeigen. Sie macht dann nicht mit dem linken, sondern sie lässt es weg und fällt. Tayyib. Bei rechts genauso hat eine Sunna weggelassen. Warum? Weil der rechte Fuß ist nicht aufrecht in Richtung Qibla mit dem Fußzehen. Hat eine Sunna weggelassen. Hat die Sunna nur teilweise umgesetzt in diesem Fall. Ihm entgeht also eine Belohnung. Dann im links unten, das ist, wie gesagt, hat er auch die Sunna weggelassen, hat sich falsch hingesetzt. Er hat beide Füße flach auf den Boden gelegt. Und rechts unten ebenfalls hat er die Sunna weggelassen, hat die beiden Füße überkreuzt gelegt und hat sich dann darauf gesetzt, auf seine Füße gesetzt, oder Beine gesetzt, und normalerweise hätte er den rechten Fuß aufrecht. Diese Fehlerliste natürlich hat kein Ende, weil die Fehler, die können auch, kommen auch neue Fehler manchmal dazu. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala den Gelehrten belohnen für den Hinweis darauf. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka.